Ich habe 1968 auf der Insel Sylt gelebt und bin dort Schüler des Gymnasiums Sylt gewesen und habe in dem Jahr 1968 auch Abitur gemacht. Wir waren als Schülerinnen und Schüler in der Zeit ausgesprochen stark Politik interessiert, obwohl es ein Unterrichtsfach Politik oder Wirtschaftspolitik nicht gegeben hat. Dennoch war die ganze Zeit eine Zeit, in der man als junger Mensch total im Aufbruch war. Wenige Jahre vorher gab es eine völlig neue Musikkultur. Man fing an, sich anders zu kleiden. Man wollte sich total unterscheiden von den Erwachsenen oder auch von den Schülerjahrgängen, die man vorher kannte. Nicht die typischen Abi-Jahrgänge, die da so rausgegangen sind im schwarzen Frack und im weißen Kostüm. Nicht? Das sollte alles irgendwo anders werden. Wir haben dann ein bisschen anders ausgesehen. Klar, das ging um die langen Haare, die man dann mit den Eltern diskutiert hat, aber auch mit den Lehrerinnen und Lehrern, denn warum denn das so sein muss. Es war natürlich auch so eine Zeit im Aufbruch, wo man so ein bisschen aufmüpfig wurde, nicht? Die Frage war in der Zeit auch, müssen wir eigentlich unsere Schülerzeitung, bevor sie erscheint, noch dem Herrn Direktor vorlegen? Das war für uns klar, das kann es in Zukunft überhaupt nicht mehr geben, nicht? Wir haben hier Meinungsfreiheit und nehmen das als 16-, 17-Jährige für uns in Anspruch, was für anderen auch noch gilt. Wir waren zwar nicht wahlberechtigt, aber wir haben uns natürlich hinreichend interessiert, was da auch diskutiert wurde. Ich denke mal an die ganze Diskussion um die Notstandsgesetze, die auch viel ausgelöst haben in der ganzen Studentenbewegung nachher. Es gab zwei politisch sehr aktive Lehrer, sodass aus meiner Jahrgangsgruppe, wir waren damals 14, zwei zu der Jungen Union gegangen sind und zwei zu den Jusos, eben ich. Das war aber nicht unbedingt so, dass man das ansah als besonders fortschrittlich oder besonders links, denn damals gab es, ich erinnere, glaube ich, hieß AUSS, Aktionsgemeinschaft unabhängiger sozialistischer Schüler. Das war so ein, sagen wir mal, so ein Ableger des sozialistischen deutschen Studentenbundes. Ganz aufmüpfig. Zum anderen war es so, dass sich unsere Insel so ein bisschen im Umbruch befand. Es war so, dass die ersten Großinvestoren die Insel entdeckt hatten und man 1967 und in den Folgejahren dann die gründerzeitlichen Kurviertel abriss, um dort neue Hochhäuser zu bauen, die ja heute noch dastehen, aber auch noch Projekte vorhatte, die wesentlich größer waren. Und auch das hat uns natürlich stark politisiert. Wir waren damals, kann mich erinnern, sowohl bei der Jungen Union als auch bei uns, bei den Jungsozialisten auf der Insel so, dass wir zur Jahreshauptversammlung mindestens so viele Mitglieder aufbringen konnten aus unserer Altersgruppe wie der Rest des Ortsvereines. Von daher haben wir natürlich auch versucht, den Ortsverein relativ stark zu dominieren. 68 war dann natürlich für jemanden, der Abitur machte, auch eine Frage, verweigerst du oder gehst du zur Bundeswehr? Notgedrungen haben wir dann uns entschieden, oder ich mich dann entschieden, doch zur Bundeswehr zu gehen. Mit den Erfahrungen, die man dann gemacht hat in der Zeit, es gab die Tschechei-Krise, die uns dann so in den Kasernen festhielt, wir durften den Standort nicht verlassen. So habe ich das Jahr 1968 so aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt. Den Einmarsch in Prag habe ich erlebt in der Grundausbildung als Soldat. Und da war ich derjenige, der auch immer am Überlegen war, verweigerst du nun oder verweigerst du nicht? Es gab ja die Möglichkeit, das auch innerhalb der Wehrdienstzeit noch zu tun. Und das waren schon Gewissenskonflikte in der Zeit, dass man daran denken musste, ob man vielleicht irgendwo an einer Front steht, wo ein NVA-Soldat steht. Also irgendwie vielleicht mein Vetter, der in Schwerin groß geworden ist, oder ein anderer Vetter, der aus Güstrow stammt. Ob das nicht eine Situation ist, die man vielleicht auch seelisch so nicht verkraften kann. Das haben wir uns schon gefragt. Für mich, der zur Bundeswehr gegangen ist und dann auch noch eine Ausbildung als Reserveoffizier durchgemacht hat, war das Thema Vietnamkrieg eigentlich kein vorrangiges Thema. Da war immer noch diese große Konfrontation mit dem gesamten Ostblock, mit der NVA und den zu Millionen stationierten russischen Soldaten. Das lag etwas im Vordergrund. Ich habe das, was den Vietnamkrieg anbetraf, leider auch erst nachher mitbekommen durch die Diskussion, die ich als Student geführt habe. Das ist eben so, wenn man, ich sag mal, im ländlichen Raum oder auf einer Insel groß wird, dann hat man natürlich eine andere Betrachtungsweise, als wenn man in einer Stadt lebt. Man ist sehr mit sich alleine gelassen gewesen oder, sagen wir mal, in der Gruppe, in der man war. Man hat ja nicht demonstriert oder sich versucht, groß zu solidarisieren untereinander, sondern man hat die Dinge im Kleinen diskutiert, in Artikeln in der Schülerzeitung beschrieben. Aber diese aktive, nennen wir das Agitation, die man erlebt hat als Student, die haben wir natürlich dort oben in Nordfriesland nicht so erleben können.